from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Ja, hier gibt's was. Ja. Ja, läuft schon. Okay. Nimm das mit rein. Was? Nimm das als Intro. Läuft das schon? Ah. Hallo? Hallo? Hallo? Ah, hallo und herzlich willkommen. Hallo! Hallo! Hallo! Der nackte Nachbar fliegt vom Bett. Bah. Jetzt du musst das Intro machen. Jetzt raucht er eine Kippe. Ja, ich fange mal an. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast. Folge 88 am Karnevalswochenende im Rheinland. Frisch nach der Trade Deadline. Den letzten Podcast von uns habt ihr hoffentlich gehört, wo wir uns den Kopf zerbrochen haben darüber, wie es denn in der Nacht vom Donnerstag alles ausgehen könnte. Jetzt haben wir Klarheit. Riesig viel an großen Namen ist nicht passiert, aber trotzdem gibt's einiges zu besprechen. Wie immer wird der Podcast präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos bekommt ihr unter basket.de und auf deren Facebook-Seite. Ja, hallihallo. Ich bin gespannt. Wir können natürlich auch noch darauf Bezug nehmen auf unseren Podcast, indem wir sagen, welche Trades, die nicht realisiert worden sind, wir aber vorgeschlagen haben, doch realisiert werden sollten. Und was das bedeutet, wir sprechen nämlich über Verlierer und Gewinner. Ihr habt es euch bestimmt schon gedacht, sowohl was Teams betrifft als auch Spieler, und schauen dann gleich so ein bisschen in den Buyout Market, was sich da dann alles tun kann an Spielermovement. Yes. Vielleicht fangen wir sogar mal, das ist eine gute Idee, vielleicht fangen wir sogar mal damit an, mit den Sachen, die nicht passiert sind. Denn nicht passiert ist, dass die Boston Celtics entweder Jimmy Butler oder Paul George bekommen haben. Da würde ich gerne mal von dir wissen, ist das aus der Sicht der Teams, die die beiden hätten abgeben müssen, sprich also Chicago und Indiana, richtig so gewesen? Oder hätten sie den Trigger pullen müssen, oh Gott, wie sagt man denn, den Abzug tätigen müssen, drücken müssen, genau, und lieber doch Assets eingesammelt, weil die Jungs wahrscheinlich über kurz oder lang sowieso vorm Absprung stehen. Ja, ist interessant, weil es ganz unterschiedliche Situationen sind. Ich glaube, die beiden Teams, sowohl was Jimmy Butler in Chicago betrifft, als auch Paul George in Indiana, haben jetzt nicht unbedingt so einen super Zeitdruck gehabt. Man war bei Paul George sogar überrascht, dass eben gemeldet worden ist, dass Larry Bird nach Offern sucht. Ich glaube, dass es jetzt so ist. Boston ist für mich mit der größte Verlierer der ganzen Trade-Deadline oder der Trade-Phase in der NBA, weil eben eine weitere Saison nicht wirklich Assets in die Hand genommen wurden. Ich hatte das beim letzten Podcast schon erwähnt, wenn man jetzt nur mal so James Young und RJ Hunter nimmt, beides First-Round-Draft-Picks, aber eher so fernab vom Schuss und eben jetzt auch noch nicht mal zu Rollenspielern gereift, der eine ist schon aus der Liga, dann waren das unmittelbar nach dem Draft halt tatsächlich potenzielle Talente und frische First-Rounder. Jetzt sind sie aber einfach nur Throw-ins, beziehungsweise wie gesagt, RJ Hunter ist gar nicht mehr in der Liga und dadurch hat man natürlich weniger Assets. Dass Boston den Brooklyn-Swap nicht abgeben wollte, ist natürlich klar. Man muss sich da auch übrigens vor Augen führen, dass sie nicht den Pick selber haben, das heißt nur den Swap. Das heißt, sie könnten höchstens ihren eigenen First-Rounder traden, der dann aber mit den Swap-Rights sozusagen vorhanden wäre. Also sie hatten jetzt nicht irgendwie den Boston-Pick da liegen. Das wäre auch geil, wenn Brooklyn absichtlich irgendeinen Idioten draften würde. Ja, das wäre natürlich alles noch in Play. Aber um das noch, deine Frage nochmal zu beantworten, das waren halt unterschiedliche Situationen. Indiana und die Bulls können einfach warten, wenn Boston jetzt tatsächlich nicht weit kommt in den Playoffs, dann wird der Preis natürlich nochmal höher und man kann gleichzeitig schauen, okay, wie schlägt sich Jaylen Brown in den letzten Spielen, wer von den Jungs ist tatsächlich ein potenzieller Rotationsspieler für das eigene Team, und dann wird der Preis nur noch teurer. Für Boston natürlich klar wieder mal ein bisschen was vertan. Ich glaube, Danny Ainge ist da sehr unter Zugzwang. in der Offseason. Ja, vor allem, man kann vielleicht, also ich glaube persönlich, dass das beim Draft nochmal aufkommen wird, das Thema, weil dann normalerweise werden Picks ja auch mit Protections vergeben, heißt also, wenn der Pick in einer bestimmten Höhe landet, dann bleibt er bei dem Team, wenn er da drunter liegt, geht er zu einem anderen Team und so weiter. Wenn jetzt aber die Draft Lottery dran war, dann weiß man ja ganz genau, wo Brooklyn respektive dann Boston landen wird. Und dann ist die Verhandlungsposition vielleicht auch nochmal ein bisschen klarer, weil man dann direkt sieht, okay, welcher Spieler aus dem College könnte denn potenziell dann der Gegenwert sein, wohingegen man jetzt aktuell noch nicht weiß, es sind noch 25 Spiele zu spielen, je nachdem, wie Boston weiterspielt, wie Brooklyn weiterspielt und so weiter und andere Teams, ist es vielleicht sogar nur der fünfte Pick, was dann die drei potenziell besten College-Spieler oder vier dann ausschließen würde. Also ich kann mir vorstellen, in der Nacht zum Draft wird das ganze Thema zumindest medial nochmal Fahrt aufnehmen. Ja, insbesondere halt in Retrospektive, je nachdem, was Boston dann gemacht hat in den Playoffs. Ja. Momentan sieht das ganz gut aus, aber inwieweit man dann nicht doch so einen Blue-Chipper unter Vertrag nehmen sollte, wir haben das witzigerweise gesagt, ja, throw the kitchen sink at Indiana, also wirf alles, was du hast, hinten, um Paul George zu bekommen. Ja. Das war sehr sonderbar, dieser Move, dass man so offiziell nach Möglichkeiten gesucht hat, eventuell Paul George loszuwerden, nachdem ja eher vorher berichtet worden ist, dass man ihm ja weitere Spieler zur Seite stellen wollte und sei es dann doch nur ein Jahlil Okafor. Nichts davon ist passiert. Also für mich in dem Fall auch Pacers durchaus die Verlierer, um jetzt schon mal in das Segment einzutauchen, weil sie auch damit Paul George nicht unbedingt eine Intensivierung gegeben haben, beim Team zu bleiben. Ist aber, glaube ich, auch aktuell schwer für Larry Bird. Ich meine, wie soll er jetzt agieren? Also er braucht ja von Paul George das Commitment, dass er über 2018 hinaus bleibt. Weil entweder benutzt du jetzt deine ganzen Assets, die du hast, also deine ganzen Picks und jungen Spieler, um Paul George jetzt jemanden zur Seite zu stellen. Nur wenn er dann abhaut, dann brauchst du ja genau diese ganzen Picks, um deinen Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Also ich glaube, das ist auch gerade fürs Front Office nicht so die einfachste Situation. Ja, das mag sein. Trotzdem wird das in der Regel ein bisschen anders kommuniziert. Natürlich, das ist die Zeit der Agents und auch ein bisschen, wo die Medienjungs und Mädels ein bisschen total am Rad drehen. Insofern muss man das alles ein bisschen relativieren. Trotzdem war es dann doch schon sehr überraschend zu hören, dass eben ein Blue-Chipper, wir haben da wie gesagt im letzten Podcast drüber gesprochen, so offen zum Trade angeboten worden ist. Und da hat es mich überrascht, dass da nicht tatsächlich sogenanntes Godfather-Offer, also so ein großes Angebot kam von irgendwem. Ja. Wollen wir über die Trades reden, die passiert sind? Einen Spieler würde ich noch nennen wollen, im Sinne von, was ist nicht passiert. Oder vielleicht sogar zweierlei. Das sind zwei Point Guards, die unterschiedliche Vorzeichen haben. Tatsächlich ist Brandon Knight nicht getradet worden. Oh ja. Ich glaube, für ihn super Bummer, weil er absolut nichts zeigen kann. Und ich glaube, Brandon Knight, einer der Spieler, die wahrscheinlich den größten Fall irgendwie in der NBA zu verkraften haben, war bei Milwaukee noch wirklich mehr oder minder einer der Cornerstones, wurde dann getradet und ist jetzt überhaupt gar nicht mehr wirklich in der Rotation. Und ihm hat wirklich ein Trade gut getan. Und ich weiß nicht, da hätte man durchaus Buy-Low, also als Buy-Low-Kandidat ihn an Bord holen können, mit einem späten First-Rounder, wenn es jetzt ein Team ist, das außerhalb der Lottery ist. Kann man ruhig mal machen. Das zeigt einmal mehr, dass eben die Liga eine Liga der Point Guards ist, wo nicht mehr so viel Markt vorhanden ist für solche Spieler. Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, auf Point Guards und wer da noch alles auch auf dem Buyout-Markt übrig ist. Aber ja, das ist schon interessant, das stimmt, weil gerade Cleveland ist eins der wenigen Teams, die nochmal sich auf der Point Guard-Position verstärken müssen, wollen, sollten, wie auch immer, und vielleicht hätte auch schon ein Second Rounder gereicht, und vielleicht noch irgendwie irgendwas dabei, eine Trade Dafür haben, eine sie, Trade haben sie zu Exception. Viel abgegeben für ihn. Ja, erinnere dich noch mal daran, da haben sie den Lakers Pick für abgegeben, die Phoenix Suns, ja, der dann bei Philly gelandet ist. Ja, aber das, wenn der Markt halt nun mal so ist, dann hat das jetzt ja nichts mehr. Das ist das, ne? Ibaka-Argument, ja. Das man dann da anbringt. Ja, also wie auch immer, es wundert mich tatsächlich auch, weil ich glaube, der Preis für Brandon Knight, der war doch sehr niedrig angesetzt, aber dennoch scheint da irgendwie keiner zu greifen wollen, zugreifen ich, wollen. Ich habe noch einen, ich habe zwei Point Guards angeteasert, der andere, der umgekehrte Vorzeichen hat. Ich glaube, bei ihm ist es gar nicht mal schlecht, dass nichts passiert ist. Ist Reggie Jackson von den Detroit Pistons, der sehr stark geshoppt worden ist. Ich glaube, sie hätten ihn gern losgeworden, weil das Team offensichtlich recht dysfunktional ist mit ihm als Ballhändler. Aber er ist beim Team geblieben, es gab keinen Trade. Und ich glaube, für ihn ist das eine Möglichkeit, in der zweiten oder im letzten Saisondrittel zu zeigen, dass er doch ja besser ist als nur die Punkte, die er aufs Parkett legt oder in die Reuse wirft, und dass er tatsächlich ein Team leiten kann. Da hat er in der Offseason dann vielleicht nochmal eine Chance, beim Team zu bleiben. Dann habe ich aber tatsächlich auch noch einen. Der fast sicher geglaubte Ricky Rubio für Derrick Rose Trade ist nicht zustande gekommen. So wie es die Medien kolportiert haben, haben wohl die Knicks kurz vor knapp nochmal angefragt, einen direkten Tausch der beiden vornehmen zu wollen. Das hat Minnesota dann in letzter Sekunde, die eigentlich diejenigen waren wohl, die das initiiert hatten zunächst, dann abgelehnt. Im Nachhinein für mich aus Sicht von Minnesota völlig verständlich, weil ich hätte Derrick Rose auch niemals für Ricky Rubio einfach so eingetauscht. Es war aber wohl so, dass Phil Jackson noch mal mehr haben wollte als Ricky Rubio, was nur einmal mehr zeigt, dass er doch noch einigen Nachholbedarf hat, wie denn so das Basketballmanagement funktioniert. Ja, also für mich wäre es ein recht einseitiges Ding gewesen für die nächste Klasse. Ihr hattet allerdings keinen einzigen Second Rounder und einen First Rounder wollte man nicht abgeben. Und da ist die Geschichte eigentlich auch schon beendet. Straight up hätte man nicht gemacht. Ja, hättest du vielleicht noch Kylo Quinn oder so mit drauflegen. Ja, aber die haben viel zu viele Vierer. Ich denke nicht. Es gab bis auf eben diesen Salary Dump nicht wirklich ein Incentive für die Timberwolves mit den Knicks zu traden. Und ja, ich glaube, es war dann einfach dann doch nicht so wichtig. Man hat vielleicht gesehen, dass Chris Dunn noch längst nicht so ready war. Das hatten wir auch erwähnt im Podcast vorher. Gut, bevor wir dann tatsächlich jetzt mal zu den Trades kommen, vielleicht noch ein, zwei Sachen. Die Verletztenliste, Ben Simmons wird diese Saison nicht wie ursprünglich erst geplant aufs Parkett zurückkehren oder überhaupt mal aufs Parkett kommen für die Philadelphia 76ers, denn die 76ers haben gesagt, nee, wir holen hier keinen unserer Spieler zu früh wieder aus der Verletzungspause zurück und unser Draftpick soll ja auch so hoch wie möglich sein. Insofern ist uns am Spielegewinnen gar nicht so viel gelegen. Das heißt, er wird diese Saison nicht mehr zurückkommen. Porzingis hat sich auch verletzt. Ich glaube auch, das hatte ich dir gestern schon mal kurz am Telefon gesagt. Da gehe ich auch davon aus, dass er das ein oder andere Spiel mehr verpassen wird als vielleicht unbedingt nötig, denn auch da wird schon in Richtung Draft Lottery geschielt. Darf ich dir kurz sagen, dass das der vierte Straight Pick ist von den 76ers, der in seiner ersten Saison entweder gar nicht oder nur weniger als 40 Spiele spielt? Müssen wir da wieder die Embiid, Noel, Okafor und jetzt Simmons haben. Noel hat die ganze Saison nicht gespielt, Embiid hat zwei Saisons nicht gespielt, Simmons hat eine Saison nicht gespielt und Okafor hatte, glaube ich, Knie. Heißt, man sollte gut daran tun, viel Geld in die medizinische Abteilung zu investieren. Ja, ich meine, in dem Fall von Philly ist es halt einfach so gewesen, dass sie keinen Anreiz hatten, gut zu sein. Und trust the process. Ich wollte nur noch mal erwähnen, weil eben häufig diese Sam Hinkie-Love jetzt doch sehr groß rauskommt, von wegen Sam Hinkie noch da. Und klar, das Team ist, was die Assets betrifft, gut aufgestellt. Aber das ist jetzt bei weitem noch längst nicht nur so ganz durchschnittliches Bad. Kann auch echt ein bisschen dauern. Ja, das stimmt. So, dann fangen wir mal an. Phil, ihr habt einen neuen Spieler in den Kader bekommen. Bist du glücklich? Aha. Bist du glücklich? Sag. Ja, bin ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin glücklich. Witzig, du hast es eben erwähnt im Sinne von Protections. Das war das Erste, was ich mich gefragt habe, und das war wirklich super wichtig. Ich dachte erst, oh cool, Nerlens Noel ist jetzt bei den Mavs, super. Warte mal, wir haben First Round abgegeben? Scheiße, Mann. Und dann habe ich eben mitbekommen, dass es Top 18 protected ist. Das heißt, im Prinzip kannst du sagen, okay, wir kommen nicht in die Playoffs und dann geht das Prinzip an uns. Oder wir haben halt einen vernünftigen Lottery-Pick und dann bleibt es bei den Mavs. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Trade. Natürlich sieht man mal wieder, ich muss jetzt schießen gegen Donnie Nelson, dass Justin Anderson als einer der wenigen First-Rounder, den wir in den letzten 380 Jahren hatten, wieder einmal nicht aus sowas geworden ist. Man hat also an das Projekt Justin Anderson aufgegeben. Der wird mit Andrew Bogut dann nach Philly verschafft. Wenn der First-Rounder bei uns bleibt, wird das zu zwei Second-Rounder. Das ist schon jetzt nicht unbedingt wenig dafür, dass eben Nerlens Noel in der Offseason Restricted Free Agent wird. Es ist also so gesehen ein halbes Jahr Rental plus die Möglichkeit, ihn unter Vertrag zu nehmen und gleichzuziehen mit anderen Angeboten. Das ist schon viel wert für einen soliden Starter und einen sehr, sehr guten Defensivspieler auf der 5, der variabel ist, der den Pick and Roll verteidigen kann. Aber es ist jetzt auch nicht wie geschenkt, würde ich jetzt mal sagen. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich meine, es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ihr mal um einen jungen Spieler auch ein bisschen mit aufbauen konntet. Und ich glaube, Nerlens Noel, es gibt nicht viele Spielertypen, die in so jungen Jahren schon echt gutes Auge für Shotblocking und Defense haben. Plus, ich würde mal sagen, sein Ceiling ist vielleicht so ein bisschen DeAndre Jordan. So jemand, der zum Korb abrollen kann. Marcus Camby. Der viele, ja, oder Marcus Camby, ne? Also mit Outside Shooting wird er seine ganze Karriere lang nichts zu tun haben. Aber das muss er auch nicht unbedingt, wenn er euch jeden Abend ein Double-Double plus irgendwie zwei Blocks auflegen kann. Dann ist das schon mehr als ordentlich. Ja, also ich bin da wirklich sehr zufrieden, was das betrifft. Wir haben, wenn wir jetzt, wovon ich ja hoffentlich mal ausgehe, einen vernünftigen Pick. Darren Williams wurde entlassen, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Man wird vernünftig spielen, also man wird jetzt nicht in den Full-on-Tank-Mode gehen, das geht mit Dirk Nowitzki nicht und das finde ich auch nur fair. Aber wenn wir jetzt einen Top-10-Pick rausbekommen, plus Harrison Barnes und dann eben Nerlens Noel und ein paar Rollenspieler, da hat man schon einen soliden Core, auf dem man eben aufbauen kann, wo man competitive ist und seriös bleibt. Ich glaube, ja, das ist im Umfeld sehr wichtig. Da ist dann mittlerweile doch recht viel Stolz in und um Dallas, was so die Franchise betrifft. Sowas, was jetzt Philly macht oder was auch Minnesota jahrelang gemacht hat, das wird tatsächlich bei den Mavs jetzt nicht gehen. Mhm. Da wird anderer Rebuild gemacht. Ja, denke ich auch. Ja, was haben wir denn, wer wäre denn der zweitgrößte Name eigentlich? Kurz nochmal, ich muss ja jetzt noch ein bisschen weiter Schüsse abfeuern. Justin Anderson hat sich natürlich verbessert dieses Jahr, letztes Jahr noch von aus 3 bis 10 Feet 23% geworfen. Jetzt sind es schon 33. Dafür die langen Zweier mit 25% ist natürlich noch was mau, ne? Und ja, 0,7% von der Dreierlinie ist auch echt okay. Ja, andererseits muss ich zu seiner Verteidigung sagen, es werden natürlich auch keine Plays für ihn gelaufen. Die Spielzeit ist echt am unteren Kaffeesatzbodenlimit. Rick Carlisle hat einfach keinen Bock auf Rookies. Das war immer schon so und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Gut für Nerlens Noel, dass er schon 1-2 Saisons in der NBA gespielt hat. Nee, das stimmt. Also gebe ich dir absolut recht. Man hätte Justin Anderson viel eher so ein bisschen mehr Vertrauen oder nicht ein bisschen mehr Vertrauen, sondern tatsächlich mehr Vertrauen schenken sollen, gerade in den Spielen, die man abschenkt, sicherlich gesagt, und wieso er dann nicht halt 25 Minuten bekommen sollte. Auf der 4, er ist kein Shooter, deshalb tut mir es dann auch leid, ihn zu sehen, wenn er irgendwie 0 von 5 irgendwie da rausgegangen ist und irgendwelche Dreier aus der Ecke schießen musste. Das ist nicht sein Game und vielleicht ist es ja dann durchaus noch möglich, dass er dieses Jahr viel auf dem Parkett steht. Ben Simmons spielt nicht mehr. Ich denke, das wussten die Philadelphia 76ers zu dem Zeitpunkt schon. Insofern gibt man ihm halt einen Shot. Rate, wer ihn sich beim Fantasy direkt geschnappt hat, Phil? Oh, Moa. Rat mal, wer Buddy Hield hat. Ja, das habe ich wohl auch gesehen. Da wurde sich auch direkt bei uns in der Gruppe beschwert, dass man hier aufpassen muss wie ein Luchs die ganze Zeit. Ja, ja, aber so muss es sein. Das zeichnet einen guten Manager aus, Phil. Haha. Der Trade, der glaube ich ganz interessant noch ist, den ich direkt jetzt mal erwähnen würde, ist tatsächlich, die Bulls sind doch noch aktiv geworden. Und da musste ich mir doch ein bisschen die Augen reiben, wieso die Bulls das gemacht haben. Haben nämlich Taj Gibson und Jimmy, also den anderen Doug McBuckets, abgegeben und haben nicht wirklich so viel zurück ist im Prinzip derjenige, der da in der Mitte steht. Und natürlich unser geheimlicher Lieblingsspieler Geoffrey Lovren. Geoffrey. Ja, finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch, aber das hatten wir im letzten Pod ja auch schon gesagt. Also vor der Saison sah es ja aus, als würde es in eine ganz andere Richtung gehen. Jetzt verschiffen sie zwei Spieler, die eigentlich diesen, die den Playoff-Push noch mal ein bisschen hätten mit unterstützen können. Für OKC finde ich super, ehrlich gesagt. Also Taj Gibson, wie man so liest und hört, gilt auch als einer der Locker-Room-Favorites von allen Spielern, mit denen er bisher zusammen gespielt hat. Das ist ja, wenn wir uns mal an die letzten Wochen erinnern, bei Chicago auch nicht immer so ganz so einfach gewesen, was da intern abgegangen ist. Insofern hat man sich da wahrscheinlich irgendwie so einer Stimme im Team auch so ein bisschen beraubt. Ja, und OKC fehlt einfach auch auf dem Flügel, auf der 2 und auf der 3, vor allem Shooting. Und Doug McDermott würde ich jetzt nicht als einen der großartigen Shooter in der Liga bezeichnen, aber er kann da auf jeden Fall ein Stückchen weiterhelfen. Jetzt bist du gerade weg, Phil. Es hat gerade abgebrochen. Hallo? Ja, was, lass mich das nochmal machen. Ich habe einfach angefangen zu reden, ohne zu denken, was ich sagen wollte. Ja, ja, gut. Was Taj Gibson betrifft, ist es schon so, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt nochmal jemand braucht auf der 4, der ein bisschen limitiert ist, offensiv und defensiv was bringt. Das ist im Prinzip so der Reverse Enes Kanter. Mhm. Gut, man wollte wahrscheinlich Westbrook ein bisschen das Zeichen geben, dass alles bis zum vierten Rang noch drin ist im Westen und dass man dann möglichst die Karten offenlegt und das Team so weit gehen lassen möchte, wie es dann eben das Talent trägt. Und das macht wiederum auch durchaus Sinn, ja, dass man eben sagt, hey, man ist da in der Position, man kann um Rang 4 mitspielen. Hallo? Ja? Ja? Irgendwie, deine Verbindung ist gerade echt scheiße. Das ist scheiße. Ja, jetzt ist wieder okay, oder? Da ist mega Rauschen mal zwischendurch gewesen. Also das Segment war jetzt okay, aber danach kam wieder nix. Na, egal. Ich antworte darauf einfach mal. Ja, warte. Sonst lass uns das auch kurz rausnehmen wieder, oder? Nee, dein Segment war völlig okay. Nur danach kam so ein Rauschen und alles. Irgendwas ist, glaube ich, eher mit deinen Kopfhörern nicht so ganz koscher. Ja, ganz koscher irgendwie. Dann halte ich es jetzt ganz nett vor meinen Mund. Ja. Ja, dann nehmen wir das jetzt raus, einfach. Nein? Ich weiß nicht. Du bist so faul. Ich weiß nicht. Lecco mio. Ja, wir können's, ja. Fang noch mal an. Oh nein, nochmal. Hast du so einen Sound irgendwie? Klappe 3. Ching. Okay. Taj Gibson ist so ein bisschen der Reverse Enes Kanter, habe ich jetzt eben, als wir es schon mal aufgenommen haben, schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob das Skillset so sich super ergänzt mit den Frontcourt-Spielern, die man eben schon hat. Gerade, ich glaube, Steven Adams und er können nicht gleichzeitig spielen. Das wäre ein bisschen sonderbar. Aber generell ist es ein Zeichen für Russell Westbrook und den Rest, ja, des Teams, dass man eben all in geht den Rest der Saison, dass man versucht, den vierten Platz zu erreichen, der durchaus in Schlagdistanz liegt. Und das macht für mich dann auch Sinn. Man hat das nicht überbezahlt und schaut eben, was sich ergibt. Ja, ich glaube, Taj Gibson ist vielleicht auch so ein bisschen so ein ähnlicher Spielertyp wie Russell Westbrook. Also der auch sein Spiel vor allem auf Toughness aufbaut. Insofern, ja, also wäre schon interessant zu sehen, wenn sie gegen die Pelicans spielen, wie welche Lineup dann auf dem Platz steht, weil ich kann mir vorstellen, dass Gibson und Steven Adams dann genau die richtige Wahl sind, um irgendwie diesem Über-Frontcourt aus New Orleans beizukommen, aber das wird ja wahrscheinlich kein Playoff-Matchup werden, insofern. Ja, ich denke, alles in allem, ja, kein so richtig verständlicher Move von den Chicago Bulls, aber durchaus, wie du schon gesagt hast, die Verstärkung für Russell Westbrook oder der Hinweis für Russell Westbrook, dass man aus dieser Saison doch noch was Erfolgreiches ziehen möchte. Ersan Ilyasova wurde zum vierten Mal fünften Mal, glaube ich, innerhalb von 18 Monaten getradet. Der arme Kerl. Da würde ich mir gar keine Wohnung mehr suchen. Fast so häufig, wie er sich die Nase gebrochen hat in der gesamten Liga schon. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Er hat ja ewig mal eine Maske getragen. Das ist, ich glaube, ich zwei oder dreimal innerhalb einer Saison die Nase gebrochen hat. Das muss schon abfacken. Ja, das, da kannst du mal von ausgehen. Ob Jeff Green und Ersan Ilyasova sich im Februar immer an den jeweiligen Flughäfen irgendwie treffen? Na, ja. Wo gehst du denn jetzt gerade hin? Ach, guck mal hier. Ja. Lass noch mal was essen gehen. Treffen wir uns wieder am 21. oder am 22. Ching, ching, ching. 13 Millionen später treffen sie sich wieder am Flughafen. Das ist eigentlich das Geile daran, ne? Dass die jedes Mal Cash mitnehmen, egal wohin sie verschifft werden. Ja, auch Buyout-Leute, ne? Das hört man ja immer. Da denkt man so, ja, okay, Buyout. Buyout heißt ja nichts anderes, als du Cash doppelt. Und naja, genau. Kein Wunder, dass die Leute dann immer so ein im Prinzip einen Minimumvertrag nur unterzeichnen. Ich finde, das wäre sehr interessant, wenn man das eventuell machen würde, dass es ein Buyout gibt und wenn ein Team, das die Waivers, also den Waiver dann in dem Sinne claimt, also den Spieler sozusagen nimmt, dass dieses Team dann den Restbetrag für diese Saison zahlen muss. Das finde ich nämlich sehr, sehr interessant. In dem Fall wäre das nämlich jetzt über 2,5 Millionen Dollar für Deron Williams, der natürlich eventuell auch einen Minimumvertrag unterzeichnen könnte. Das hieße aber, dass eben nur Teams in Frage kämen, die dann eben den Restbetrag zur Verfügung haben. Wenn also jemand ausgekauft wird, wie jetzt Deron Williams vor 2 Jahren von Brooklyn, dann hätte der noch 8 Millionen auf der Uhr für den Rest des Jahres. Das wäre dann natürlich nicht so super viel. Ja, dann hättet ihr letztes Jahr für Amari Stoudemire noch saftige 21 Millionen hinlegen müssen, die wir bezahlen durften. Nein, also mein Vorschlag wäre jetzt nur für den Rest des Jahres, den sie ihn dann unter Vertrag nehmen. Aber das wäre dann trotzdem noch viel. Das finde ich ehrlich gesagt dann ganz interessant, weil das wäre dann ein bisschen restriktiver. Ich weiß nämlich, wie du murmelst und grummelst im Hintergrund, dass jetzt eventuell das große Ring-Chasing wieder beginnt. Aber ja, da kommen wir vielleicht später. Da kommen wir gleich noch zu. Lass uns noch was sagen. Den Trade finde ich nämlich ganz interessant. Der ist jetzt nicht so sexy irgendwie von großen Namen wie andere vielleicht, aber PJ Tucker, dass der zu Toronto gegangen ist. Wir haben noch drüber gesprochen. Live ja sogar konnten wir drüber sprechen im letzten Podcast, dass Bojan Bogdanovic nach Washington gegangen ist und eigentlich sich alle verstärkt haben, die Top-Teams im Osten, bis auf die Boston Celtics, die jetzt schlussendlich so geblieben sind, wie sie vor der Trade-Deadline waren. PJ Tucker, 2 Second-Rounder für ihn abgegeben, ist jetzt natürlich kein Spieler, den du irgendwie 30 Minuten auf dem Spielfeld spielen lassen solltest, aber gerade so als Versicherung auf dem Flügel, falls DeMarre Carroll jetzt doch nicht der defensive Stopper ist in den Playoffs gegen LeBron oder wen auch immer, auf einer 2, auf einer 3, auf einer 4, dann finde ich das schon eine ganz gute Verpflichtung. Also das Falls kannst du natürlich streichen, was DeMarre Carroll betrifft. Ja, das war aber, ja mal der Plan, sagen wir so. Aber generell hast du natürlich recht. Es gibt ein bisschen mehr Variabilität. Es ist okay, man hat Terrence Ross abgegeben. Deshalb kann man sich jetzt erlauben, noch einen Flügelspieler unter Vertrag zu nehmen, der auch die 4 decken kann. Da hat man im Prinzip nur Patterson und Pascal Siakam dann auf der Bank. Ich denke, das ist auch nochmal ein Upgrade, gerade wenn es so kleinere, modernere Vierer sind, kann man durchaus machen. Ob das jetzt ein Gamechanger ist, weiß ich nicht. Da mag ich den Ibaka-Trade sehr viel mehr. Ich muss sagen, Toronto ist sicherlich ein Team, was den Umständen entsprechend sehr, sehr gut abgeredet hat. Ja, nee, ein Gamechanger würde ich auch nicht sagen. Es ist mehr so eine Art von Versicherung, dass, wenn wieder irgendeine Verletzung von einem deiner 2, 3 oder 4er in den Playoffs kommen sollte, dass die Fallhöhe vielleicht nicht ganz so hoch ist. Kommen wir vielleicht noch zu einem Team, was ich noch unter den Gewinnern habe. Das ist eine generelle Sache, die ich anmerken wollte. Und ich glaube nicht, dass viele von euch Zuhörern dieses Team erraten werden, weil für mich ist ehrlich gesagt das Team der Brooklyn Nets einer der Gewinner der Trade. Es ist so, dass die Brooklyn Nets natürlich das Gespött der Liga sind und waren aufgrund der dümmsten aller Trades und Swap-Picks und alles Mögliche, was man da gemacht hat für die Altherrentruppe vor 2 Jahren, die für Prokhorov vermeintlich eine Playoff-Runde gewinnen mussten. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass man ganz Trades doch auch gewonnen hat. Bojan Bogdanovic für einen First-Rounder, war ein auslaufender Vertrag. Thad Young hat man abgegeben für einen First-Rounder für dieses Jahr. Ich denke schon, dass man da das Beste draus macht. Sean Marks aus der San Antonio-Schule, dass man sagt, okay, das sind Sunk Costs, was vorher passiert ist, und dass man jetzt eben richtet, auf junge Spieler setzt, vielleicht ein bisschen mehr Geld zu Restricted Free Agents wirft, Caldwell Pope zum Beispiel, und dann eben schaut, was sich daraus bilden lässt. Ja, ich würde es auch zusammenfassen unter das Beste draus gemacht irgendwie, ne? Also wie du schon richtig gesagt hast, die guten Picks, die sind natürlich alle schon weg gewesen, da profitieren jetzt andere Teams von, aber das Beste draus gemacht heißt, man ist wenigstens am Draft Day nicht ganz beschäftigungslos, sondern hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden, und es wird immer erzählt, dass dieser Draft irgendwie einer der tiefsten ist seit langem, aber gefühlt hört man das jedes zweite Jahr. Was daraus passiert, muss man dann mal sehen, aber wenn man dem Glauben schenken mag, dann ist es vielleicht auch so, dass ein Pick in den Höhen von 15 bis 30 gar nicht mal so schlecht sein kann. Ja, deine 2 Cent zu Jahlil Okafor und was nicht passiert ist? Ja, hatten wir gestern auch schon drüber gesprochen, wir beide. Finde ich mega strange. Also der Name Nerlens Noel wurde ja eigentlich in den letzten Wochen gar nicht mehr so offen diskutiert, sondern eher Okafor, und er hat dann auch schon deswegen Spiele ausgesetzt, weil er eben in Trade Talks verwickelt war, ist auf den Roadtrip, den die Philadelphia 76ers vor der Trade Deadline hatten, nicht mitgefahren, wurde geschont. Warum macht man das? Damit sich ein Spieler nicht kurz vorher noch verletzt, wenn man ihn abgeben möchte, und. Mit Indiana in Verbindung gebracht worden, mit eigentlich ganz schön vielen Teams irgendwie, die noch Nachholbedarf auf der 5 haben. Und dann ist schlussendlich er derjenige, der doch bleibt. Und Nerlens Noel ist der verschifft wird zu einem fragwürdigen Abgabepreis. Also hat mich sehr gewundert, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, was die Philadelphia 76ers und Coangelo sich dabei gedacht haben. Ja, für ihn persönlich sicherlich ein Vorteil. Er kann sich ja zeigen in einem Frontcourt, der auf einmal wesentlich dünner ist. Simmons kommt nicht zurück, Embiid ist recht viel verletzt. Noel ist weg. Genau. Insofern gibt es da jetzt Spielzeit. Das war vielleicht dann auch die Raison dahinter. Die Trade Value wird ein bisschen höher von Okafor. Mhm. Man hat ihn noch unter Vertrag im Gegensatz zu Noel. Und das war wahrscheinlich das ausschlaggebende Moment. Das kann sein, ja. Noel ist restricted, oder? Ja, natürlich. Okay. Also ein Rookie-Vertrag. Stimmt, ja, du hast recht. Du hast recht. Was meinst du, wie viel Kohle gibt er ihm? 74. 74. 4 Jahre 70 Millionen, sowas. Ja. So günstig kommt ihr nicht dabei. Oh je. Oh je. Auf keinen Fall. Okay. Das wird dreistellig. Dreistellig, ja. Alter. Ich denke schon. Ich denke schon, Phil. Also ich müsste da jetzt nochmal ein bisschen CBA crunchen und gucken, was er überhaupt verdienen kann als Rookie-Extension. Aber wahrscheinlich wäre so, ja, man müsste gucken, was Beal bekommen hat. Was hat Beal bekommen? 100 Millionen, ne? 110? 120. Aber 5 Jahre. Ja. Wir können ihm nicht 5 Jahre geben, glaube ich, weil wir nicht Bird Rights haben. Ja, dann wären es vielleicht 94 oder so. Übrigens, ganz interessant, Paul George steht eventuell vor dem gleichen Dilemma, was Anthony Davis im letzten Jahr hatte, wo du das gerade gesagt hast. Wenn er nämlich muss ins All-NBA-Team. Genau, wenn er nicht ins Third All-NBA-Team kommen sollte, dann wird ihn das um diesen riesigen 200 irgendwas Millionen Max Extension-Vertrag bringen und gleichzeitig 30 Millionen oder so kosten, was wiederum heißen würde, dass es für ihn noch unattraktiver ist, vielleicht in Indiana zu bleiben und er dann doch auf dem Weg nach Los Angeles sein könnte. Interessant. Ja, das wäre wirklich ein Ding, das wahrscheinlich den ein oder anderen Dominostein in die andere Richtung bewegen könnte. Haben wir noch einen Trade? Also nichts, was unbedingt groß wesentlich wäre. Wir haben noch einen Gewinner in der Trade Deadline, und das führt uns eigentlich schon zum nächsten Segment. Du musst jetzt stark sein. Ich denke, die Cleveland Cavaliers sind wieder mal ein Gewinner. Dadurch, dass man gesagt hat, man macht nicht wirklich was, man hat einen Roster-Spot noch open oder offen. Das war unter anderem, als man den Birdman getradet hat, Das war sehr witzig übrigens noch, diese Anekdote. Man kann, glaube ich, maximal Picks protecten bis zum 55. Pick. Mhm. Das heißt, 55 oder 56 bis 60 geht dann an den Trade-Partner. Und das ist tatsächlich passiert. Charlotte hat für Birdman einen Second-Rounder, der Top 55 protected war, abgegeben und hat dafür noch $2 Millionen in Cash drauf bekommen, damit man den nimmt. Und somit ist jetzt Platz für Trommelwirbel Darren Williams. Oder einen großen Spieler, Andrew Bogut, Larry Sanders, das sind alles Namen, über die wir jetzt sprechen werden. Fangen wir doch direkt mal an. Was meinst du, was wäre am sinnvollsten? Ja, also ich glaube, nachdem sich LeBron öffentlich sehr offensiv in Richtung "Ich brauche noch einen Playmaker" geäußert hat, wird wohl Darren Williams der erste logische Kandidat sein und dann eher auch Andrew Bogut, als dass man darauf vertraut, dass aus Larry Sanders wieder ein anständiger Basketballspieler wird. Ich glaube, die beiden stehen ganz oben auf der Liste und ich würde da doch irgendwie noch so den kleinen Vorteil oder Vorsprung bei Darren Williams sehen, oder? Ja, also spielerisch auf jeden Fall. Sie brauchen hundertprozentig einen Backup-Point Guard, wenn man sich anschaut, was da teilweise an Leuten angekommen ist, angekrochen ist für ein Probetraining. Das ist ja dann wirklich die Kirk Heinrichs dieser Liga. Ja. Dann sieht man ja ganz klar, dass da auf dem Flügel nicht wirklich viel ist. Shumpert kann eigentlich tatsächlich nur irgendwie den Ball halten, während man den Korb aufstellt oder sowas beim Pickup-Game. Mehr kann er damit eigentlich nicht anfangen. Und bis JR dann wieder zurück ist, muss man da was haben. Man muss sich natürlich auch versichern gegen eine Verletzung von Kyrie. Wenn denn Darren Williams das Minimum nehmen würde, was man dann bezahlen kann im Falle von Cleveland, dann wäre das sicherlich... Also ich glaube, er hat in Brooklyn schon genug Geld verdient. Ich glaube, dass es ihm jetzt nicht ums Geld verdienen gehen wird, sondern dann eher darum gehen wird, tatsächlich dieses berühmte Ring-Chasing zu betreiben. Und wenn da ein vakanter Spot im Kader der Cleveland Cavaliers ist, dann wäre er ja schön doof, wenn er da nicht hingeht. LeBron hätte mal wieder seinen Wunsch gekriegt und die Leute laufen ihm nach zu den Teams, wo er dann hingeht. Ja, das ist jetzt ihm nicht großartig vorzuwerfen. Ich habe ja damals gesagt, ich fand eher die Art und Weise, wie er sich da öffentlich hingestellt hat, fand ich ziemlich peinlich. Aber ja, dass jetzt noch ein Spieler kommt, eigentlich, das war klar. Für die Cavaliers hast du schon recht. Irgendwo sind sie dann auch Mitgewinner der Trade-Deadline, weil sie mussten ja gar nichts dafür tun, außer jetzt einen Minimalvertrag rauszugeben und nichts an Memphis zu geben, um einen Roster-Spot klarzumachen. Also ich halte das für sehr wahrscheinlich bis sogar garantiert, dass wir in spätestens 7 bis 10 Tagen Darren Williams im Trikot der Cleveland Cavaliers sehen werden. Hm. Können wir übrigens kurz einen Fact-Check machen, für welche Teams Matt Barnes bereits gespielt hat? Boah. Ich habe gerade mal gucken wollen nebenher, ob es schon mehr als die Hälfte der Western Conference war. Wir gehen mal gerade durch. Golden State, Bing, San Antonio, Map, Houston. Lakers. Hat er noch nicht gespielt. Clippers, Bing, Memphis, Bing, OKC, nee, OKC nicht, Sacramento, Bing. Lakers, Bing, Phoenix, Bing. Also da haben wir schon ein paar Sachen zusammen. Dann kommt natürlich noch Orlando im Osten. Die Knicks. Dazu. Knicks? Die Knicks, hat er nicht auch mal für eine Woche bei den Knicks gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich gebe dir einfach mal ein Bing darauf, aber das ist echt schon krass. Ja, wie heißt dieser Film nochmal mit Tom Hanks, wo er die ganze Zeit am Flughafen abgammeln muss? So sind... The Terminal. Ja, Terminal, genau. Das sind quasi Matt Barnes, Jeff Green und Ersan Ilyasova. Das wäre großartig. Die wohnen da. Bei einem Espresso. Ja, die wohnen da. Schön beim Starbucks. Irgendeiner bezahlt, der gerade wieder einen Buyout gekriegt hat, der muss dann die Starbucks-Runde bezahlen. Kein Moccacino für alle drei. Ja, was ist denn mit Andrew Bogut eigentlich? Also wenn er nicht zu den Cleveland Cavaliers gehen sollte, wer hat denn da noch, ist da vielleicht sogar, ja, Indiana, Chicago hat jetzt gerade einen großen abgegeben, der wird mit Sicherheit... Boston. Boston hat im Prinzip nicht wirklich einen nominellen Center. Du hast nur Tyler Zeller und Emir Johnson und Kelly Olynyk. Ja, aber das hilft ja nicht beim... Ja. Das sind eigentlich alles keine Jungs, die wirklich die Rim Protection geben. Horford natürlich, der möchte aber ganz gern mal auf der 4 spielen. Insofern ist das durchaus ein Kandidat. Das war für die Mavs auch schon ein potenzieller Landing-Spot eben für einen Second-Rounder zum Beispiel dann. Ja. Das würde auf jeden Fall Sinn machen, auch vom mentalen Aspekt. Bogut ist, glaube ich, niemand, der nicht unbedingt jemand, der sich so gern biegen lassen möchte, und ich glaube, Boston passt da mental zu ihm ganz gut. Ja, und ich glaube, er will jetzt auch nicht in ein Team gehen wie Philadelphia, wo nur junge Füchse durch die Gegend rennen, sondern da wäre er wahrscheinlich bei einem etwas gestandeneren Team schon besser aufgehoben. Haben wir sonst noch irgendwelche Buyout-Kandidaten? Oder war es das erstmal so, was so Rang und Namen? Terrence Jones vielleicht können wir noch erwähnen, und mit Abstrichen Rajon Rondo. Ja. Ich glaube, dass also Terrence Jones zum Beispiel durchaus ein interessanter Spielertyp ist, aber einfach gesundheitlich und auch so charakterlich bislang nicht so super ist, dass da jetzt die Teams Schlange stehen würden. Mhm. Das wäre dann eher für Teams, die draußen sind und noch sich für die Playoffs qualifizieren müssen, vielleicht interessant. Sacramento könnte sich überlegen, ihn zu nehmen, wobei ich denke, dass da eher jetzt die jungen Spieler, sie haben ja 350 Center gedraftet, da eben zum Zug kommen. Wäre interessant zu sehen. Eine Sache, die wir vielleicht noch besprechen, ich fand es ehrlich gesagt überraschend zu sehen, dass Denver keinen Move gemacht hat. War jemand mit vielen Spielern, die von Wilson zu Danilo Gallinari, vielleicht sogar Will Barton, die man nicht unbedingt brauchte und jetzt noch durchaus verscherbeln konnte, aber anscheinend war da der Markt einfach nicht da, einen First-Rounder zu bekommen. Ja, und ich glaube auch, es ist recht klar, dass sich alles um vor allem Nikola Jokic und um Jamal Murray drehen wird in den nächsten Jahren. Und ja, stimmt, wo du die gerade nochmal alle so aufgezählt hast, Kenneth Faried kann man da auch mit Sicherheit noch mit reinwerfen. Ich hätte ja gedacht, dass OKC eher in Richtung von Wilson Chandler denkt. Das wurde auch in der Saison schon vor Weihnachten immer mal wieder auf den Tisch gebracht. Aber da ist ja jetzt auch echt nichts passiert. Insofern hast du schon recht, das ist echt ein bisschen überraschend, weil Mehrwert werden diese ganzen Assets, die oder vermeintlichen Assets, die Denver da rumliegen hat, in ihrem Kader, werden die mit Mehrwert werden die wahrscheinlich nicht werden. Ja, in dem Fall vor allem, weil sie älter werden. Ne? Genau. Moody will halt niemand haben. Ich glaube, das ist eine Sache, das war ein Katastrophenpick. Ich möchte jetzt nicht umher orakeln. Ich war ehrlich gesagt nie wirklich groß überzeugt von Moody, und ich muss auch sagen, auch nicht von Elfrid Payton. Ich glaube, das bricht dir total das Genick, wenn du Leute hast, die nicht werfen können, die zu viel den Ball in der Hand haben. Das macht es den heutigen Verteidigungen viel zu leicht, einfach abzusinken und cleverer zu verteidigen. Ich glaube, das ist ein super, super großes Minus für deine Offense, wenn du solche Leute in deinem Team hast. Mhm. Ja, es sei denn, ist es so, wie ich das in der letzten Folge mal gesagt habe, wie bei Ricky Rubio, dass er ein überdurchschnittlicher Defender auf seiner Position ist und irgendwie knapp 10 Assists pro Spiel averaged, dann kannst du vielleicht damit leben, aber das ist ja jetzt bei Elfrid Payton und vor allem bei Moody bei beiden nicht der Fall. Insofern schon schwierig, und das zeigt auch, wie schnell sich das Blatt wieder drehen kann, wenn man sich im Draft einmal verpickt, sozusagen. Deswegen diese ganzen Assets und Draftpicks, die ja immer so viel wert sind, alles schön und gut, aber wenn dann dahinter nicht der richtige Spieler bei rumkommt, dann hätte man vielleicht doch lieber einen gestandenen Spieler, von dem man schon weiß, was er kann, ziehen sollen. Ja, wir haben noch eine Story, die dieses Mal auch unser Coverbild wird von unserem lustigen Facebook-Post. Eine Story, die nichts mit der Trade Deadline zu tun hat, und zwar die öffentlich ausgetragene Fehde zwischen JaVale McGee und Shaquille O'Neal. Ziemlich unterste Schublade auch, oder? Ja, krass eigentlich. Also ich dachte auch ursprünglich, ich glaube, das ging einigen von euch auch so, die es mitbekommen haben, über Twitter oder weiß ich nicht, dass das dann geshared worden ist über andere Social-Media-Kanäle. Ich dachte erst, dass es Spaß sei, dass das irgendwie so eine kleine PR-Masche ist, um irgendwie mal wieder Shaq in the Fool weiter zu promoten. Aber nein, das war wirklich irgendwie so eine Art Pseudo-Beef, wo Shaq dann ihm angedroht hat, hinter ihm her zu kommen und ihn dann wirklich physisch ja, um es mal ganz klar zu sagen, um mir mal die Fresse zu hauen. Und ja, das hat natürlich sehr wenig Glaubwürdigkeit. Also es hat angefangen damit, dass JaVale McGee sagte, so, du hast ja meine Nuts, also so Nuts-Immune, Nüsse-Emoji, schon seit irgendwie 3-4 Jahren im Maul, was so viel heißt, ne, wie, du seit 3-4 Jahren ziehst du mich hier durch den Dreck mit deiner, mit deinem Segment in der TNT-Show bei Inside NBA. Und das hört jetzt mal auf und bla, was denkst du dir überhaupt und hast nicht gesehen. Und Shaq ist völlig ausgerastet und hat gesagt, I'll smack the shit out of your bum ass. Also aus deinem Penner-Arsch sozusagen. Ähnlich wie unsere Podcast-Freunde kann er aber so ein bisschen Social Media noch dazu lernen. Die Hashtags waren dann nicht ganz so groß. Die Hashtags, ja. Und dann hat wieder JaVale McGee zurückgeschrieben, oh, jetzt drohst du auch noch anderen Leuten. Kick rocks, you old bastards. You ain't gonna do shit to me. And that's on my mama. Also so von wegen, ich schwöre auf meine Mutter. Das war schon echt alles so ein bisschen, na, wirklich unterste Schulsohle. Und ich finde vor allem, also was mich daran stört, ist, jetzt hört ihr wahrscheinlich gerade die ganze Zeit dieses Piepen, weil der Film mir nämlich schreibt. Vielleicht kann er mich jetzt gerade nicht mehr hören. Abfuck. Mann. Thundertown. Reingehauen. warum? Also es nimmt jetzt gerade schon wieder auf. Dessen können wir uns sicher sein. Kackmist. Ja, so lächerlich ist es natürlich schon. Gerade jetzt, was eben Shaq betrifft. Ich denke, man muss auch schon auch sagen, dass das sehr sonderbar ist, wenn eben so ein Schwergewicht der NBA dann gegen einen Rollenspieler dann irgendwie schießt. Ich glaube, dass das nicht unbedingt seine Kragenweite sein sollte, auch wenn er dann denkt, sich beweisen zu müssen. Es ist tatsächlich so, dass Shaq ja bei Inside the NBA die Rolle als Klassenclown übernommen hat und dann nimmt man ihn ohnehin nicht zu sehr als etwas anderes wahr. Und ich glaube, das wird auch in der NBA so gesehen. Ich habe jetzt eben tatsächlich nochmal durchgelesen, was Kevin Durant dazu gesagt hat. Der hat recht starke Worte, so dass er dann sogar tendenziell Beef aufgemacht hat, weil er gesagt hat, ja, Shaq hat ja Freiwürfe geairbolt und hat selber nicht wirklich viel erreicht. Das kann man dann wohl debattieren. Man könnte sogar sagen, dass Shaq, oder nicht könnte, sondern müsste sagen, dass Shaq im Vergleich zu KDs Karriere halt sehr, sehr viel mehr erreicht hat und wahrscheinlich auch je erreichen wird. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ich denke, es ist ein bisschen peinlich, fast schon für alle Beteiligten, wobei JaVale McGee da am wenigsten zu verlieren hat und irgendwie Reputationsschäden hat. Passt das dazu, dass Inside the NBA, darüber hatten wir mal gesprochen, als der Rekorder leider nicht mitgelaufen ist, passt das dazu, dass Inside the NBA so ein bisschen zu so einer Spaßveranstaltung verkommen ist und eigentlich recht wenig mehr noch über Basketball gesprochen wird? Ja, du hast halt jetzt im Prinzip mehrere Charles Barkleys, ne? Also im Prinzip ist ja Shaq nicht groß was anderes. Es war noch ein bisschen kurioser, als teilweise nochmal Gary Payton mit dabei war. Den hat man dann schnell rausgeworfen, weil der nur irgendwelche Hundsachen geschrien hat und Das war so kurios, als der dabei war. Die haben wirklich teilweise ganze Segmente nur gehabt, wo dann halt rumgeschrien wurde, als hätte man irgendwie Fried Chicken und irgendwie sonst was in Atlanta oder sowas. Das war sehr, sehr kurios. Ja, krass. Und jetzt haben sie noch dieses Area 21 mit Kevin Garnett, was ich aber echt ziemlich unlustig finde. Aber egal. Find ich gar nicht. Ja, musst du dir vielleicht auch gar nicht angucken. Ja, ich hab's eben, wie gesagt, hoffentlich haben wir jetzt dieselbe Intensität. Wir haben den Podcast verloren. Aber ich habe es eben erwähnt, wenn man sich die Stoppuhr mal stellt, diese Halbzeitshow ist im Prinzip ja sowieso nicht der Rede wert. Und sonst wird da schon sehr, sehr viel geworben insgesamt. Ich glaube, diese Segmente werden immer kürzer. Und im Prinzip ist das ein bisschen Larifari, ein bisschen quatschen, alte Geschichten und das war's. Ja. Wir hatten lange nicht mehr die Rubrik Things That Make Me Smile und eigentlich passt der Beef von JaVale McGee und Shaq da ganz gut rein, aber es sind noch ein paar andere Sachen passiert. Eine möchte ich gern erwähnen, eine hast du noch auf dem Zettel, die du mir gerade schon zeigen wolltest. Und zwar Draymond Green gegen Paul Pierce. Mein altes Kryptonit Paul Pierce, für die uns schon ein bisschen länger zuhören. Denn Paul Pierce saß wie immer auf der Bank bei den Los Angeles Clippers, die ja gegen die Golden State Warriors gespielt haben. Und an der Freiwurflinie, also bereit zum Rebound, weil jemand von den Clippers gerade einen Freiwurf geworfen hat, stand Draymond Green, der ihm rübergerufen hat, sag mal, was machst du hier eigentlich für einen Aufriss mit deiner Farewell-Tour? Du bist so lange nicht so beliebt wie Kobe. Meinst du, deine Karriere würde reichen, dass hier alle total ausflippen, weil du deine letzte Saison hast? Fand ich eigentlich ganz witzig, weil Paul Pierce dann auch ein bisschen verschämt irgendwie auf der Bank zur Seite geguckt hat. Auf seine zwei Handys geguckt. Genau, der ja selber dafür bekannt war, andauernd Trash-Talk in Richtung der Gegner abzufeuern. Und hat er dann auch gemacht auf Twitter, so wie Shaq und JaVale McGee das auch ausgetragen haben, auch mit einer ziemlich geilen Antwort, wo er meinte, ja, aber mein lieber Draymond, meinst du denn, dass 73 Siege ausreichen, um eine Championship zu gewinnen? Fand ich nicht schlecht. Ja, das gute alte Back and Forth. Ich glaube, das bräuchte man mal häufiger. Weniger technische Fouls und ein bisschen mehr Kreativität von Seiten der Jungs, die dann Trash reden. Ne? Hat das letzte Beispiel ja durchaus gezeigt. Ja, du hast es erwähnt. Ich hatte noch eine Kleinigkeit. Unglaublich kurios. Sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Man kennt das ja, wenn teilweise bei engen Spielen. Ich habe es jetzt gerade gesehen übrigens. Hast du es? Oh Mann. Oh Mann. Ist so krass. Einen Einwurf erfolgt und man dann ein bisschen die Zeit schindet. Die Uhr läuft nämlich allerdings noch nicht die Shot Clock. Das heißt also, was passiert ist, Anthony Tolliver hat nicht den Ball eingeworfen, er hat ihn so noch nicht mal eingerollt, er hat ihn im Prinzip fallen gelassen. Mhm. Und Ty Lawson ist dann nach vorne gegangen, hat ihn nicht berührt und das endete dann in dem absolut kuriosen Moment, dass Ty Lawson die Hände in den Hüften stehend am Mittelkreis stand. Und dann eben auf den mittlerweile stehen gebliebenen und rumliegenden Ball geschaut hat. Fast 30 Sekunden. Ja, richtig, und Jimmy Nelson hat sich dann entschieden, nee, den packe ich mir und hat dann im Zuge dessen einen Foul begangen. Alles super kurios und wirklich zum Schreien eigentlich. Ja, mega provokativ. Also sowas habe ich auch überhaupt noch nicht gesehen. Hauen wir vielleicht auf Twitter oder so raus, sobald es als YouTube-Video irgendwie verfügbar gibt. Du hattest mich noch vorhin gefragt, bei dem Teil, der leider nicht mit aufgenommen wurde, Phil. Was hast du denn eigentlich? Ja, was ich für ein Karnevalskostüm gestern an Altweiber anhatte. Ein lilan Drachen. So ein Overall. Mit Sacramento-Sticker oben drauf. Du bist also als King gegangen. Ich bin als King gegangen, genau, als Sacramento-King-Drachen. Ich hatte ihn bei Amazon in grün bestellt. Er ist in lila gekommen. Ja, neuerdings sind halt auch Dragons eher lila, grün waren sie noch nie. Das wäre ja auch doof gewesen, wenn das in grün da gewesen wäre. Ja, hat auf jeden Fall für ziemlich viele Lacher gesorgt. Das ist so ein Kostüm, so ein Overall aus so einem, ich weiß nicht, so einem Plüschstoff irgendwie. Ich glaube, wenn es stark geregnet hätte, hätte das Ding locker 50 Kilo gewogen. Ich habe es auch geschafft, noch bevor wir losgegangen sind, gestern den ersten Knopf kaputt zu machen und musste dann mit einer Büroklammer mir weiterhelfen. Ja, aus Frust hast du dann sicherlich mehr geraucht als Vlade Divac während der Trade-Deadline. Ja, ganz mehr schön viel. Mehr rauchen, ja. Hatten wir auch gerade gesagt. Das haben wir gerade, haben wir gerade gesagt, auch für die Jüngeren von euch, die zuhören, ganz wichtig, vor allem an Karneval, mehr rauchen und mehr trinken. es muss generell mehr Zigaretten konsumiert werden. Ja. Also es besteht eigentlich gar keine Frage, dass das auch gut für euch ist. Ja, keine chinesischen jedoch, die du mir angedreht hast. Da wird einem gerne mal schwindelig. Das ist so, wenn ihr euch vor ein altes Auto... Aber die heißen doch Double Happiness. Double Happiness, ja. Du hast, genau, dir, es pfeift dir durch den ganzen Körper und auch noch Stunden später hast du da was von. Du bist doppelt glücklich, wenn du das hast. Ja. Jetzt und 30 Jahre später. Ja. Wir werden schwarzer Humor geht los. Ich habe noch eine Sache, die ich eben angeteasert habe. Die werden wir jetzt aber tatsächlich auch nicht wörtlich erwähnen. Das soll jetzt keine politische Aussage sein oder irgendwie sowas. Was mich aber interessiert hat, zum Schmunzeln gebracht hat, war eine Aussage von Candace Wiggins, WNBA-Spielerin. Und auch wenn uns sonst die WNBA überhaupt nicht interessiert, das war doch wohl eine Schlagzeile wert. Die hat sich nämlich geäußert über ihre Mitspielerin in der gesamten Liga. Und googelt doch einfach mal Candace Williams 98%. Genau. Über 98% ihrer Mitspielerinnen hat sie was gesagt. So, das war eine Schlagzeile, wie sie in der Bild nicht besser stehen könnte eigentlich. Ja, das stimmt. Vielleicht wird sich ja JaVale oder Shaq dazu äußern. Oder Draymond oder Paul Pierce. Naja, das wäre ja dann wiederum schlecht. Das hieß ja dann, dass wenn der Nuts-Emoji käme, dann würden wieder irgendwie... Ja, jetzt reicht's aber auch. Ja. Der Nuts-Emoji ist so großartig, Mann. Den finde ich richtig großartig. Richtiger Hänger. Ja. Aber mehr rauchen, bitte. Ja, mehr rauchen und mehr trinken. So. Ja, viel Spaß an Karneval, ihr Jecken. Allen anderen ein schönes Wochenende. Wir sind aktuell noch in einer Zeitzone. Wir haben ja gesagt, der Phil hat keine Kosten und Mühen gescheut, um für einen Podcast näher wieder nach Deutschland zu kommen. Ja, ist jetzt schon der zweite. Aber wird teuer. Der zweite. Müssen wir uns aber überlegen, ob das so clever von dir war, weil technisch war es noch nie so aufwendig wie bei diesem Mal. Ja, also Abbrecher dabei. Bitte bedank dich bei mir, weil ich natürlich immer den Pott schneide. Ja, nein, das tut mir sehr leid für dich und natürlich auch für euch als Hörer. Ich hoffe, dass es nicht allzu schäbig war. Ich habe einen anderen Laptop hier und kann nicht mein Gedächtnis, weiß ich nicht, Pilotengedächtnis Kopfhörer tragen. Insofern muss ich den günstigen Dingern vorlieb nehmen. Ja. Aber ich hoffe, I still keep it 100. Ja. Wie gewohnt schneide ich das in Dolby Digital Qualität zusammen. Na klar. Nichts anderes seid ihr gewohnt. Genauso wie ihr wisst, wie regelmäßig wir immer on air sind. So, dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder. Und gesponsert von Bose und Marlboro. Ja, mehr rauchen. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, natürlich geht es jetzt auch bald endlich wieder los mit der Memory Lane. Wir haben seit 2 oder 3 Wochen schon einen Spieler hier liegen, den wir dann euch gerne präsentieren möchten. Und es geht auch weiter Check. Mit der... nein, nicht Check. Haben wir... Nee, haben wir nicht. Nee, wir haben einen anderen genommen. Phil, wir hatten einen anderen. Team. Aber Check war bei 5 Teams. Ja, so wie Matt Barnes. Aber das war doch ein professioneller Teaser jetzt, musst du ja jetzt wirklich mal sagen. Also ich weiß, wir ziehen das gerade künstlich in die Länge und ihr seid uns auch gleich los, aber da kann man sich ja jetzt mal Gedanken machen, welcher Spieler das war, Checks Gefährte. Ja, kann man machen. ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ach so, beim letzten Mal haben wir vor 2 Wochen oder so vor der All-Star Break schon angekündigt, dass wir natürlich wieder ein Team adoptieren werden. Wie es nun mal so die Art und Weise von Phil ist, hat er sein favorisiertes Team doch direkt in Person des besten Spielers dieses Teams als Teaser quasi vorweggenommen. Was für ein Zufall, dass jetzt beim nächsten Mal die Denver Nuggets dran sind. So wie du damals schon gesagt hast, wollt ihr oder die Embiids, wo dann zufälligerweise auch die Philadelphia 76ers dran waren. Also auf die Denver Nuggets und Nikola Jokic, den ich im Fantasy Draft entdeckt habe und dann Phil überlassen habe, ganz großzügigerweise, die sind dann beim nächsten Mal dran. Tun wir. So, from downtown. Reingehauen. Oh. Mein lieber Mann, das war aber eine schwere Geburt heute. Scheiße. Hat doch nur 3 Stunden gedauert, alles. Ja, jetzt ist es wenigstens. Krass, ne? Ja, jetzt ist es wenigstens aufgenommen. So.